Sind die zweiten Gesetzestafeln des Ägypters Moses die gleichen wie die ersten? In der Bibel wird uns berichtet, dass Moses eine goldene Lade hatte, in welcher sich einige Steintafeln sowie Werkzeuge der magischen Gewalt, Urim und Thummim, befanden. Sie wurden von den weiß gekleideten Leviten bewacht. Diese Lade dürfte in Ägypten geraubt worden sein, so wie auch Herakles die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden raubt und auch Jason das ebenfalls goldene Vlies im Kaukasus, sicherlich vom Berg Elbrus, der Sintflutsage, an dessen Fuße oder vielleicht innerhalb desselben sich die Stadt Asgard erhebt, von der Wotan und Odin als Anführer der alten Germanen auszogen, entwendet. Ebenfalls in jenen sagenhaften Landstrich, in dem Prometheus, der einst den Unsterblichen das Feuer vom Himmel raubte, um es unter Gefahren den Menschen zu bringen, im Kaukasus an einen Felsen angekettet wird. In allen diesen Berichten erscheint immer aufs Neue das Gold und zusammen damit der Stein. Das sind symbolische Formeln der Alchemie, das alchemistische Gold, der Stein der Weisen, eine im tiefen Grund verborgene Macht, eine verlorene Ganzheit, ein in der großen Katastrophe untergegangenes göttliches Leben. Wie und warum ging diese Ganzheit verloren, diese Einheit und diese Weisheit? Jemand hat die Macht missbraucht. Plato berichtet uns, dass den Garten der Hesperiden, in dem die goldenen Äpfel angebaut wurden, drei Schwestern bewachten, eine weiße, eine schwarze und eine rote, die alchemistischen Farben. Herkules Herakles kämpft gegen den Giganten Antaeus, den Weißen. Im alchemistischen Opus »Der Kampf mit dem Weißen« wird dieser Albedo genannt, folgt unmittelbar auf den Kampf mit dem Schwarzen oder Nigredo. Er besiegt den Giganten mit Hilfe einer List. Die Hebräer, die Habiru, im Kampf mit der schwarzen Schwester Kim, Ägypten, Nigredo, die erste Einweihungsstufe des Opus, rauben mit Hilfe eines Ägypters den Gral. Sie werden vom Heer des Pharao verfolgt. Das geraubte Kraftfeld gestattet es ihnen, die Fluten des Roten Meeres zu zerteilen. Rubedo ist die letzte Stufe des alchemistischen Opus, die in Wirklichkeit nicht erreichbar ist, wobei die ihr voraufgehenden Stufen künstlich übersprungen werden. Die Phönizier sind die Roten. Helfen sie den Israeliten in irgendeiner Weise gegen die schwarzen Ägypter? Dann erklärt Moses mit Hilfe eines außerirdischen Wesens die Steintafeln auf dem Gipfel eines Berges. Als er vom Berge herabsteigt, trifft er die Hebräer an, wie sie das goldene Kalb anbeten. Man sagt, Moses habe die Tafeln zerbrochen. Ist so etwas denkbar? Wer hat sie ihm entziffert? Man erzählt uns, dass Moses den Berg erneut besteigt und mit neuen Gesetzestafeln zurückkehrt. Sind es die gleichen? Ist es das gleiche Gesetz? Wer hat sie ihm diesmal gegeben? War es dasselbe Geistwesen? Oder war es vielleicht ein anderes? Oder sind die Tafeln von dem Menschen Moses, dem Tiermenschen, noch einmal gemacht worden, ohne Mitwirkung der außerirdischen göttlichen Führer? Andererseits kann Moses aber von einem unbekannten Gott in Besitz genommen worden sein, der kein unsterblicher Führer, sondern ein mentales Trugbild, ein Golem ist. Mit diesen grundlegenden Fragen und Überlegungen beschäftigen sich heutzutage manche junge Juden. Es ist möglich, dass bei allem, was über Moses berichtet wird, eine Geschichtsfälschung vorliegt, auch beim Geschehen auf dem Berge Sinai. Das Volk, welches das goldene Kalb anbetete, war nicht das jüdische, sondern das hebräische. Es gibt da einen großen Unterschied. Moses, wer war Moses? In seiner Geschichte des Altertums sagt Maspero, dass Moses nach ägyptischen Überlieferungen ein ägyptischer Priester aus Heliopolis mit Namen Osarsyph war, der aus seinem Lande flüchtete. Warum? Hat er vielleicht den Gral geraubt? Wir dürfen nicht vergessen, dass mit seinem Stabe, gleich demjenigen des Pharao, Moses Osarsyph bewirkt, dass Wasser aus dem Gestein entspringt und Manna vom Himmel fällt. Der Gral ist bekanntlich die Lebensspeise. Der Zauberstab des Pharao in der Gewalt des Osarsyph zerteilt auch die Fluten des Roten Meeres. Wie wir später sehen werden, wollte Moses für die Habiru den Gral wieder in seinen Besitz bringen, der den Ariern in Ägypten in Verlust geraten war. Über den Tod des Moses weiß man nichts Sicheres. Man nimmt an, dass er ermordet worden ist. Jede authentische Überlieferung ist verfälscht oder zum Verschwinden gebracht worden, insbesondere die Geschichte Ägyptens. Juden und Christen haben unter Beihilfe der Mohammedaner alle Spuren der weiter zurückliegenden Vergangenheit und auch der von Atlantis, die man in den ägyptischen Urkunden finden konnte, getilgt und sich unter Verallgemeinerung und Vereinfachung der Sinnbilder, der Legenden und der wirklichen Überlieferung bemächtigt durch Umwandlung der alten Wissenschaft in Legenden und Mythologie. Der in den Pyramiden und in der Sphinx in tiefsinniger und richtiger Weise erklärte Messianismus wurde zur Verfolgung beschränkter nationalistischer Ziele und zur Aufoktroyierung einer exoterischen und mondbestimmten Religion umgewandelt und eingesetzt. Jedwede Spur des ägyptischen Messianismus hatte zu verschwinden, desgleichen jeder Schlüssel zur Alchemie von Atlantis, wobei auch die Römer mitwirkten, ohne Julius Caesar davon auszuschließen. Und insbesondere musste jede Spur der Außerirdischen und der sich auf Millionen Jahre erstreckenden Menschheitsgeschichte ausgetilgt werden, die man nunmehr auf höchstens 6000 Jahre verkürzte und die ihrem Ursprung in einem irdischen Paradies mit einem einzigen Paar primitiver Wesen haben sollte. Der Brand der Bibliothek von Alexandrien steht damit im Zusammenhang. Dort wird jeder Hinweis, insbesondere das Werk von Berossus, das von Begegnungen mit Außerirdischen und über die ägyptische Linearschrift, die noch vor den Hieroglyphen bestand, berichtet und in welchem die Geschichte einer vorägyptischen Zivilisation geschildert wird, die derjenigen der uns Bekannten schon im Verfall begriffenen überlegen war, vernichtet. Die Pharaonen ergreifen lediglich Besitz von einer schon verschwundenen Welt, wie die Inkas von Peru, in der größere Weisheit vorherrschte, von einer Welt, die von der Unsterblichkeit und der Wiederauferstehung wusste. Die Mumie ist ein Zeichen dafür, dass man bereits nicht mehr im Besitze des Wissens um den auferstandenen Osiris war. Moses, der Ägypter, hätte sich wohl nicht zu diesen ganzen Fälschungen hergegeben und deshalb hat man ihn wohl verschwinden lassen. Seine Gesetzestafeln, seine Schöpfungsgeschichte, die Genesis und besonders sein Deuteronomium sind nachträgliche Fälschungen. Der Stamm Juda, der allerprimitivste, hat alles verfälscht, sogar die Geschichte des eigentlichen Israel. Und er hat das alles in seine Gewalt gebracht. Dennoch dürften einige wichtige Papyri aus der Bibliothek von Alexandrien noch rechtzeitig gerettet worden sein und sich in den unterirdischen Welten befinden.